Seine Liebe, so denkt ihr Herz doch heimlich dran, das kann ihr niemals nicht entziehen. Und wollte mich der Herr auch töten, so hoff ich doch auf ihn. Denn sein entzürntes Angesicht ist anders nicht als eine Wolke trübe. Sie hindert nur den Sonnenschein, damit durch einen sanften Regen der Himmelssegen umsonst viel reicher möge sein. Der Herr verwandelt sich in einen Grausamen, um desto tröstlicher zu scheinen. Er will, ihr kann's nicht böse meinen. Drum lass ich ihn nicht, er segne mich denn. Drum lass ich ihn nicht, er segne mich denn. Ihr seht. Lass ich ihn nicht, er segne mich denn.